Erst als der Tag anbrach, entschieden die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes, Jesus zu töten. Zweiter, sie fesselten ihn, brachten ihn weg und übergaben ihn dem römischen Statthalter Pilatus. Dritter, danach, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus verurteilt wurde, bereute er es. Er brachte die 30 Silberstücke den Hohenpriestern und Ältesten zurück. Vierter, er sagte, ich habe gesündigt, weil ich einen unschuldigen Mann verraten habe. Sie antworteten, was geht uns das an? Das ist deine Sache. Fünfter, daraufhin warf er die Silberstücke in den Tempel, ging weg und erhängte sich. Sechster, die Hohenpriester nahmen das Geld, sagten aber, es ist nicht erlaubt, dieses Geld in den Tempelschatz zu legen, weil es Blutgeld ist. Siebter, sie entschieden sich, das Geld zu benutzen, um den Töpferacker als Begräbnisplatz für Fremde zu kaufen. Achter, deshalb wurde dieser Acker bis heute Blutacker genannt. Neunter, so erfüllte sich, was der Prophet Jeremia gesagt hatte. Zehnter, sie nahmen die 30 Silberstücke, den Preis, den die Israeliten für ihn festgelegt hatten, und gaben sie für den Töpferacker, wie der Herr es befohlen hatte. Elfter, Jesus wurde vor den Statthalter Pilatus gestellt, und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, du sagst es. Zwölfter, als ihn die Hohenpriester und Ältesten anklagten, antwortete er nichts. Dreizehnter, daraufhin sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich aussagen? Vierzehnter, aber Jesus antwortete ihm kein einziges Wort, so dass der Statthalter sich sehr wunderte. Fünfzehnter, zum Fest war es Brauch des Statthalters, der Menge einen Gefangenen freizugeben, den sie wählten. Sechzehnter, damals hatten sie einen bekannten Gefangenen namens Barabbas. Siebzehnter, als sie sich versammelt hatten, fragte Pilatus sie, wen wollt ihr, dass ich euch freigebe, Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Achtzehnter, denn er wusste, dass sie Jesus aus Neid ausgeliefert hatten. Neunzehnter, während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen, misch dich nicht in die Sache dieses gerechten Mannes ein, denn ich habe heute Nacht seinetwegen viel in einem Traum gelitten. 20. Die Hohenpriester und die Ältesten überredeten die Menschenmenge, Barabbas freizulassen und Jesus töten zu lassen. 21. Der Statthalter fragte sie, wen von den beiden soll ich euch freilassen? Sie antworteten, Barabbas. 22. Pilatus fragte sie, was soll ich dann mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Alle riefen, kreuzige ihn. 23. Er fragte, was hat er denn Schlimmes getan? Aber sie schrien noch lauter, kreuzige ihn. 24. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichen konnte und der Aufruhr nur größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich vor der Menge die Hände. Er sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Das ist eure Verantwortung. 25. Das ganze Volk antwortete, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. 26. Daraufhin ließ er Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen und übergab ihn zur Kreuzigung. 27. Danach nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Amtsgebäude. Dort versammelten sie eine ganze Kompanie Soldaten um ihn. 28. Sie zogen ihm seine Kleider aus und legten ihm einen roten Mantel an. 29. Sie flochten einen Kranz aus Dornen und setzten ihn ihm auf den Kopf. Dann gaben sie ihm ein Rohr in die rechte Hand, knieten vor ihm nieder und verspotteten ihn, indem sie sagten, sei gegrüßt, König der Juden. 30. Sie spuckten ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihm damit auf den Kopf. 31. Nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn weg, um ihn zu kreuzigen. 32. Als sie hinausgingen, trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon. Sie zwangen ihn, Jesu Kreuz zu tragen. 33. Als sie an einen Ort namens Golgatha kamen, was Schädelstätte bedeutet, 34. gaben sie ihm Wein zu trinken, der mit Bitterem gemischt war. Als er ihn probierte, wollte er ihn nicht trinken. 35. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie Lose warfen. 36. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn dort. 37. Über seinem Kopf befestigten sie eine Tafel mit dem Grund seiner Verurteilung, dies ist Jesus, der König der Juden. 38. Danach wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. 39. Die Leute, die vorbeigingen, beleidigten ihn, schüttelten den Kopf und sagten, 40. Du, der den Tempel abreißt und in 3 Tagen wieder aufbaut, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz herunter. 41. Auch die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten ihn und sagten, 42. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König Israels? Dann soll er jetzt vom Kreuz heruntersteigen, und wir werden an ihn glauben. 43. Er hat auf Gott vertraut, dann soll Gott ihn jetzt retten, wenn er ihn will. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. 44. Auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt wurden, beleidigten ihn auf dieselbe Weise. 45. Von der 6. Stunde an wurde es dunkel über dem ganzen Land, bis zur 9. Stunde. 46. Um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani, was bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 47. Einige der Anwesenden hörten das und sagten, er ruft Elia. 48. Sofort lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. 49. Die anderen sagten, warte, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihm zu helfen. 50. Jesus schrie noch einmal laut auf und starb dann. 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in 2 Stücke. Die Erde bebte, und die Felsen spalteten sich. 52. Die Gräber öffneten sich, und viele Leichen von verstorbenen Heiligen wurden lebendig. 53. Sie kamen aus den Gräbern und gingen nach Jesu Auferstehung in die heilige Stadt, wo sie vielen Menschen erschienen. 54. Der Hauptmann und seine Leute, die Jesus bewachten, bekamen große Angst, als sie das Erdbeben und alles, was geschah, sahen. Sie sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. 55. Viele Frauen sahen von Weitem zu. Sie waren Jesus aus Galiläa gefolgt, um ihm zu dienen. 56. Darunter waren Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedeus. 57. Als es Abend wurde, kam ein reicher Mann aus Arimathea namens Josef, der auch ein Jünger Jesu war. 58. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Daraufhin befahl Pilatus, den Leichnam herauszugeben. 59. Josef nahm den Leichnam und wickelte ihn in ein sauberes Leinentuch. 60. Er legte ihn in sein neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen. Nachdem er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes gerollt hatte, ging er weg. 61. Maria Magdalena und die andere Maria saßen dort gegenüber dem Grab. 62. Am nächsten Tag, dem Tag nach dem Vorbereitungstag für den Sabbat, gingen die Hohenpriester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. 63. Sie sagten, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. 64. Lass das Grab bis zum 3. Tag bewachen, damit seine Jünger nicht kommen und ihn stehlen. Sonst könnten sie dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden, und dieser letzte Betrug wäre schlimmer als der erste. 65. Pilatus sagte zu ihnen, ihr bekommt eine Wache. Geht und sorgt selbst für die Sicherheit, so gut ihr könnt. 66. Sie gingen hin und sicherten das Grab, indem sie den Stein versiegelten und Wachen aufstellten.